von jenen, die außerhalb der Kirche sind. Es ist also jetzt praktisch, wie gesagt, nur theologisch beiläufig, gehört es hier zum, im Katechismus zum Kapitel der Kirche, weil sie außerhalb der Kirche sind, also ganz in der Kirche, aber ja, nur trotzdem kurz drüber sprechen. Wer gehört nicht zur Gemeinschaft der Heiligen? Nicht zur Gemeinschaft der Heiligen gehören im anderen Leben die Verdammten, klar, sind für immer, aus der Gemeinschaft der Heiligen verstoßen, geht hin wie weg von mir, ihr Verdammten. Das ewige Feuer, Christus seine Rede über das Gericht sagt, so wird er sich an sie wenden, beziehungsweise hat er sich an sie gewandt, für die, die schon persönlich gerichtet worden sind. Im anderen Leben die Verdammten und in diesem Leben gehören nicht zur Gemeinschaft der Heiligen jene, welche weder zur Seele noch zum Leib der Kirche gehören. Das sind jene, die im Stand der Todsünde sind und sich außerhalb der wahren Kirche befinden. Ja. Weder zur Seele noch zum Leib der Kirche gehören sie. Ja. Sind also nicht durch die Taufe in der Kirche inkorporiert worden, sonst gehören sie immer noch irgendwie, vorher gesagt haben, zur Kirche, zum Leib der Kirche und zur Seele der Kirche auch nicht. Ja. Also im Stand der Todsünde sind und sich außerhalb der wahren Kirche befinden.